Einst lebte in der Stadt Gaza einer namens Josephus Famulus. Der hatte bis zu seinem 30. Jahr oder länger ein Weltleben geführt und die heidnischen Bücher studiert. War alsdann durch eine Frau, welche er nachstellte, mit der Süßigkeit der christlichen Tugenden bekannt geworden. Hatte sich der heiligen Taufe unterzogen, seinen Sünden abgeschworen und mehrere Jahre zu den Füßen der Presbyter seiner Stadt gesessen und namentlich den Erzählungen vom Leben der frommen Einsiedler in der Wüste mit brennender Neugier gelauscht, bis er eines Tages, etwa 36 Jahre alt, jenen Weg einschlug, den die heiligen Paulus und Antonius vorangegangen und den seither so manche Fromme eingeschlagen hatten. Er übergab seine Habe den Ältesten, um sie an die Armen der Gemeinde zu verteilen, nahm beim Tore von seinen Freunden Abschied und wanderte aus der Stadt in die Wüste, aus der schnöden Welt in das arme Leben der Büßer hinüber. Überall, wo die nackte, unfruchtbare Wildnis von einem Quell, einer Handvoll Grün, einer kleinen oder großen Oase sich unterbrochen zeigte, lebten damals die Eremiten. Manche ganz allein, manche in kleinen Brüderschaften, Adepten einer sehnsüchtigen Ars Moriendi, einer Kunst des Sterbens, des Absterbens von der Welt und vom eigenen Ich und des Hinübersterbens zu ihm, dem Erlöser, ins Lichte und Unverweltliche. Sie schienen es auf sich genommen zu haben, die Weltlust, Roheit und Sinnengier vieler dahingegangener und vieler noch kommender Zeitalter durch eine gewaltige Woge des Enthusiasmus und der Hingabe, durch ein ekstatisches Plus an Weltentsagung wieder gut zu machen. In manchen dieser Büßer bildete die Glut dieses Lebens besondere Gaben aus. Gaben des Gebets, des Heilens durch Handauflegen, der Prophetie, des Teufelbannens, Gaben des Richtens und Strafens, des Tröstens und Segnens. Auch in Josephus schlummerte eine Gabe, und mit den Jahren, als sein Haar fahl zu werden begann, kam sie langsam zu ihrer Blüte. Es war die Gabe des Zuhörens. Wenn ein Bruder aus einer der Siedlungen oder ein vom Gewissen beunruhigtes und getriebenes Weltkind sich bei Josef einfand, so verstand Josef, ihn anzuhören, ihm sein Ohr und sein Herz hinzugeben, sein Leid und seine Sorge in sich aufzunehmen, zu bergen und ihn entleert und beruhigt zu entlassen. In langen Jahren hatte dieses Amt sich seiner bemächtigt und ihn zum Werkzeug gemacht, zu einem Ohr, dem man Vertrauen schenkte. Immer häufiger kamen Leute zu ihm, um sich auszusprechen. Selten nur sprach er eine Mahnung oder Warnung aus, noch seltener gab er einen Rat oder gar Befehl. Es schien dies nicht seines Amtes zu sein. Sein Amt war, Vertrauen zu erwecken und zu empfangen, geduldig und liebevoll zuzuhören, dadurch der noch nicht fertig gestalteten Beichte vollends zur Gestalt zu verhelfen, das in den Seelen gestaute oder verkrustete zum Fluss und Abströmen einzuladen, es aufzunehmen und in Schweigen einzuhüllen. Am Ende einer jeden Beichte ließ er den Beichtenden neben sich knien und das Vaterunser beten. Er ihn dann entließ, küsste ihn noch auf die Stirn. Bußen und Strafen zu verhängen, war nicht seines Amtes. Gleich den meisten Eremiten und Büßern hatte Josephus Famulus lange Jahre eines aufreibenden Kampfes durchgemacht. Er hatte zunächst vor allem den Leib bekämpft, war streng und hart mit ihm gewesen, hatte ihn an Hitze und Kälte, an Hunger und Durst, an Narben und Schwielen gewöhnt, bis er langsam abgewelkt und abgedorrt war. Aber selbst in der hageren Asketenhülle konnte ihn der alte Adam noch durch die unsinnigsten Begierden und Gelüste überraschen und ärgern. Es war allerdings nicht eine starke leidenschaftliche Bewegung oder Erhebung der Triebe, die ihm das Leben schwer machte. Es schien eher das Gegenteil zu sein. Es war ein Gefühl, das in seinen ersten Stadien ganz leicht zu ertragen, ja kaum wahrzunehmen war. Ein Zustand ohne eigentliche Schmerzen und Entbehrungen. Ein flauer, lauer, langweiliger Seelenzustand, der sich eigentlich nur negativ bezeichnen ließ, als ein Hinwegschwinden, Abnehmen und schließliches Fehlen der Freude. So wie es Tage gibt, an welchen weder die Sonne strahlt, noch der Regen strömt, sondern der Himmel still in sich selber versinkt und sich einspinnt, grau doch nicht schwarz, schwül, doch nicht bis zur Gewitterspannung. Alle diese Beichten, diese Sündenregister, diese Gewissensplagen, alle kamen sie in sein Ohr geflossen, Dutzende, Hunderte. Doch das Ohr war nicht tot wie der Wüstensand, das Ohr war lebendig und vermochte nicht ewig zu trinken und zu schlucken und einzusaugen. Es fühlte sich ermüdet, missbraucht, überfüllt. Es sehnte sich danach, dass das Fließen und Geplätscher der Worte, der Geständnisse, der Sorgen, der Anklagen, der Selbstbezichtigungen einmal aufhöre. Dass einmal Ruhe, Tod und Stille an die Stelle dieses endlosen Fließens trete. Ja, er wünschte ein Ende. Er war müde, hatte genug und übergenug. Als schal und wertlos empfand er sein Leben. Und es kam so weit mit ihm, dass er sich zuweilen versucht fühlte, seinem Dasein ein Ende zu machen, sich auszulöschen. Es wurde zu einem unwiderstehlichen Verlangen, alsbald und schleunigst davonzugehen, fort, weg von diesem Leben. Und in besinnungsloser Eile rüstete er ein paar Hände voll Datteln und eine Kürbisflasche mit Wasser, verstaute sie in seinem alten Reisebeutel, hängte ihn über die Schulter und verließ den grünen Frieden seiner kleinen Heimat. Ein Flüchtling und Ruheloser, flüchtig vor Gott und den Menschen und flüchtig am meisten vor dem, was er einst für sein Bestes, für sein Amt und seine Mission gehalten hatte. Josephus wusste nicht, wohin ihn seine Flucht führen und was mit ihm werden solle. Aber es war kein Kampf mehr in ihm. Er fühlte sich leichter. Und wie geführt, wie von einer fernen Stimme gelockt, als wäre seine Reise nicht eine Flucht, sondern eine Heimkehr. An der Tränkestelle, wo Josef übernachtete, rasteten zwei Männer, ein alter und ein jüngerer. Ihre Unterhaltung nicht störend, entbot er seinen Gruß, verzehrte einige Datteln, betete und legte sich dann nieder. Es soll da einen Büßer geben, hörte er den Jüngeren sprechen. Hier irgendwo in der Nähe. Josephus heißt er. Josephus Famulus. Schauderhaft fromm soll er sein und niemals eine Frau ansehen. Es heißt von ihm, er sage kaum ein Wort. Ein Mann, der bloß zuhört und seufzt und vor den Weibern Angst hat, nein. Ich werde dir sagen, zu wem du gehen musst. Es ist zwar weit von hier, noch über Askalon hinaus, aber dafür ist es auch der beste Beichtvater, den es gibt. Dion heißt er. Dion Pugil. Das heißt der Faustkämpfer, weil er sich mit allen Teufeln rauft. Und wenn einer ihm seine Schandtaten beichtet, dann, mein Guter, seufzt der Pugil nicht und behält das Maul zu, sondern legt los und tut dem Mann den Rost herunter, dass es eine Art hat. Das ist ein Mann, Brüderchen. Die Unterhaltung der Männer hatte bei Josef etwas ausgelöst. Er wollte dem Rat des Älteren folgen und Dion, genannt Pugil, aufsuchen. Sicher würde dieser berühmte Seelenrichter auch für ihn einen Rat, ein Urteil, eine Strafe, einen Weg wissen. Gegen Abend blickte ihn eine kleine grüne Oasenlandschaft freundlich an. Er blieb stehen und spähte umher. Da sah er unter den ersten Bäumen, an einen Stamm gelehnt, eine Gestalt sitzen. Einen alten Mann mit einem eisgrauen Bart und einem würdigen, aber strengen Gesicht. Der blickte ihn an und mochte ihn schon eine Weile angeblickt haben. Gelobt sei Jesus Christus. Mit Verlaub, seid ihr ein Fremdling wie ich oder seid ihr ein Bewohner dieser schönen Siedlung? Ich bin ein Fremder. Ehrwürdiger, könnt ihr mir vielleicht dennoch sagen, ob es möglich ist, von hier aus auf den Weg nach Askalon zu kommen? Ja, das ist wohl möglich. Dann erlaubt mir noch eine weitere Frage. Kennt ihr vielleicht den Ort, wo Vater Dion zu finden ist? Genannt Dion Pugil. Der Fremde zog die Brauen zusammen. Er ist mir bekannt. Ihr kennt ihn? Oh, dann sagt mir, wie ich dorthin gelangen kann. Denn zu Vater Dion geht meine Reise. Lange ließ der große alte Mann ihn auf Antwort warten. Wer seid ihr denn, Mann? Seit langen Jahren habe ich das Leben der Zurückgezogenen geführt. Das sieht man, nur fragte ich, wer ihr seid. Ich heiße Josef, mit Zunamen Famulus. Als der Alte diesen seinen Namen hörte, zog er die Brauen so stark zusammen, dass seine Augen für eine Weile beinahe unsichtbar wurden. Ich habe schon von euch gehört. Seid ihr der, zu dem die Leute beichten gehen? Josef bejahte verlegen. Und ihr wollt zu Dion Pukil? Ich möchte ihm beichten. Was versprecht ihr euch davon? Ich weiß es nicht. Aber es ist mir, als sende mich eine Stimme von oben zu ihm. Der Kreis ließ kein Wort mehr hören. Die Sonne war tiefer gerückt. Ein Vogel schrie im Laub des Baumes. Ihr sagtet, euch sei der Ort bekannt, an dem ich den Vater Dion finden kann. Glaubt ihr denn, ihr seid ihm willkommen? Josef gab keine Antwort. Der alte Mann hingegen machte eine grüßende Gebärde. Ich werde mich hier bis kurz nach Sonnenaufgang aufhalten. Geht jetzt!